warum wir erbrechen und was wir dagegen tun können. Während der Brechtiraden kann man die kurzen Kotzpausen zum Grübeln nutzen. Der famose Eiersalat von Nummer 32 hat sich erstaunlich gut gehalten, als er von seinem Kurztrip in die Magengefilde zurückkehrt. Ein paar Stückchen vom Ei, Erbsen und Nudeln sind deutlich erkennbar. Wenn unser Erbrochenes erkennbare Stücke enthält, kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Magen und nicht aus dem Dünndarm. Je feiner, bitterer oder gelblicher, desto eher handelt es sich um einen kleinen Postkartengruß aus dem Dünndarm. Deutlich erkennbares Essen ist zwar schlecht gekaut, aber wenigstens frühzeitig aus dem Magen herauskatapultiert worden und noch nicht in den Dünndarm gelangt. Auch die Art des Erbrechens verrät uns einiges. Kommt es ganz plötzlich, fast ohne Vorwarnung und dann in einem heftigen Schwall, spricht das für einen Magen-Darm-Virus. Die vorsichtigen Sensoren zählen nämlich erstmal, wie viele Krankheitserreger sie antreffen. Wenn sie beim Zählen merken, ab hier ist es jetzt wirklich zu viel, ziehen sie die Notbremse. Bei Vergiftungen durch schlechte Lebensmittel oder Alkohol kommt das Brechen ebenfalls schwallartig. Allerdings kündigt es sich fairerweise kurze Zeit vorher mit Übelkeit an. Die Übelkeit soll uns beibringen, dass dieses Essen übel für uns ist. In Zukunft wird Person 32 einer Schüssel Eiersalat wesentlich skeptischer gegenübertreten. Nummer 14 von der Achterbahn geht es genauso mies wie Eiersalat 32. Achterbahnreihern funktioniert nach dem Prinzip Reiseübelkeit. Die derzeit fundierteste Erklärung für Kotzen on the Road lautet: Wenn die Informationen der Augen auffällig von denen des Ohrs abweichen, weiß das Gehirn nicht mehr, was schiefläuft und zieht alle möglichen Notregister. Wenn man im Auto oder im Zug ein Buch liest, berichten die Augen kaum Bewegung und der Gleichgewichtssensor in den Ohren sagt eine Menge Bewegung. Umgekehrt ist es, wenn man beim Fahren Baumstämme am Waldrand verfolgt. Wenn wir gleichzeitig unseren Kopf ein bisschen bewegen, sieht es so aus, als ob die Baumstämme noch schneller vorbeirauschen, als wir uns in Wirklichkeit bewegen. Und wieder verwirrt das unser Gehirn. Solche Widersprüche von Augen- und Gleichgewichtssinn kennt unser Gehirn eigentlich nur bei Vergiftungen. Wer zu viel getrunken oder Drogen genommen hat, fühlt Bewegung, obwohl er still dasitzt. Auch starke Emotionen wie seelische Belastungen, Stress oder Angst können Grund für Erbrechen sein. Normalerweise bilden wir jeden Morgen das Stresshormon Corticotropin Releasing Factor, kurz CRF, und legen so ein Polster an, um den Körper für die Anforderungen des Tages zu wappnen. CRF sorgt dafür, dass wir Energiereserven anzapfen können, dass das Immunsystem nicht überreagiert oder dass unsere Haut bei Sonnenlichtstress zum Schutz braun wird. Wenn eine Situation ungewöhnlich aufregend ist, kann das Gehirn eine Extradosis CRF ins Blut spritzen. Allerdings wird CRF nicht nur in den Gehirnzellen gebildet, sondern auch in den Magen-Darm-Zellen. Auch hier bedeutet dieses Signal Stress und Bedrohung. Wenn Magen-Darm-Zellen hohe Mengen an CRF bemerken, ist es egal, ob das Signal aus dem Hirn oder dem Darm kommt. Allein die Information, dass einer von beiden gerade die Welt zu krass findet, reicht, um darauf mit Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen zu reagieren. Bei Hirnstress befördert das Erbrechen Nahrungsbrei heraus, um Verdauungsenergie zu sparen. Diese kann das Gehirn dann nutzen, um seine Probleme zu lösen. Bei Darmstress wird der Nahrungsbrei herausbefördert, weil er giftig ist oder der Darm gerade nicht imstande ist, gut zu verdauen. In beiden Fällen kann es ein Vorteil sein, sich zu entleeren. Es ist schlichtweg nicht die Zeit für gemütliches Verdauen. Menschen, die sich aus Nervosität übergeben, besitzen einen Verdauungsschlauch, der aufmerksam versucht zu helfen. Erbrechen ist nie eine Strafe aus dem Bauch. Es ist viel eher ein Zeichen, dass Gehirn und Darm sich bis an ihre letzten Grenzen für uns aufopfern. Sie schützen uns vor unbemerktem Gift in der Nahrung, sind übervorsichtig bei Augen-Ohren-Halluzinationen auf Reisen oder sparen Energie, um Probleme zu lösen. Die Übelkeit soll uns ein Kompass für die Zukunft sein. Was ist gut für uns? Was ist es nicht?